NDR Radio 3. Buch im Gespräch. Am Mikrofon ist Andreas Wang und im Studio in Den Haag begrüße ich Professor Wim Blockmanns. Guten Tag, Herr Blockmanns. Guten Tag. Sie sind Autor eines Buches, das sich mit Völkern, Staaten und Märkten in Europa befasst, und zwar unter dem zentralen Aspekt der Macht. Geschichte der Macht in Europa heißt das Buch und es ist im Campus Verlag auf Deutsch erschienen. Ziemlich am Anfang Ihres Buches über die Macht in Europa steht die schöne Abbildung einer Fortuna, genauer gesagt der Rota Fortunae, also der Glücksgöttin Fortuna mit dem Rad des Glücks. Ist denn dieses schicksalhafte Auf und Ab der Macht das kennzeichnende Moment europäischer Geschichte? Die Fortuna ist natürlich ein Topos in der Kunstgeschichte. Man hat immer Machthaber dafür gewarnt, dass sie auch wieder fallen können und die Machtlosen den Mut gegeben mit diesem Bild, dass auch sie noch steigen möchten. So, das ist mehr Rhetorik als Wirklichkeit in manchen Fällen, weil was wir historisch beobachten ist, dass die Eliten sich durchaus ganz gut erhalten, eben durch die Revolutionen her. Ja, dieses Stichwort greife ich gleich auf, denn es ist ein bemerkenswertes Ergebnis Ihrer Untersuchungen und Ihrer Darstellung, dass Sie ja sagen, dass in diesen 1000 Jahren, die Sie jetzt genauer sozusagen darstellen, bestimmte Grundkonstellationen in Europa sich über sehr, sehr lange Zeit ja fast bis in die Gegenwart gehalten haben. Das ist ja doch erstaunlich und es hängt offensichtlich damit zusammen, dass man lokale und regionale Interessen hat, die so fest verwurzelt sind mit Europa, dass sie von Dauer gewesen sind. Wie kann man das verstehen? Ja, mein Ausgangspunkt war die Geschichte der Staaten und die Entwicklung der Staatsbildung in Europa. Wenn man die Lage um dem Jahr 1000 betrachtet in Europa, gibt es schon viele Gebiete, welche im Kern und im Namen übereinstimmen mit heutigen Staaten. Auch die Völker haben von diesen bestehenden Strukturen ein gewisses Bewusstsein erhalten, welche eben, wenn diese Strukturen sich im Laufe der Zeit geändert haben, doch eine eigene Rolle gespielt hat. Was ist denn eigentlich die stärkste machtstrukturelle Dynamik oder Kraft in Europa? Was würden Sie da sehen über diese 1000 Jahre hinweg, die doch offenbar von einer gewissen Kontinuität geprägt sind? Ich bin davon ausgegangen, und das habe ich nicht selber erfunden, das ist gewissermaßen allgemein akzeptiert, dass es drei große Bereiche der Machtausübung gibt. Es gibt den Bereich der politischen Verhältnisse, Zwangsmitteln, es gibt den Bereich der wirtschaftlichen Verhältnisse und es gibt einen dritten Bereich, welcher mit Kultur, Religion zu tun hat. Für diesen drei Bereiche hat jede Gesellschaft in seiner eigenen Zeit gewisse Institutionen, gewisse Strukturen gekannt. Und die haben sich natürlich im Laufe der Geschichte gewechselt. Meines Erachtens hat die Kirche, die katholische Kirche, im Ursprung seit dem 4. Jahrhundert schon eine wesentliche Rolle gespielt in der Normierung, in der normative Verfassung der europäischen Bevölkerung. Das hat sie gemacht in einer Zeit der Völkerwanderung, der entstehenden Monarchien, weil die Organisation der Kirche damals viel stärker war, viel stärker ausgeprägt war als die der politischen Mächte. Und das ist eigentlich so geblieben, glaube ich, bis im 12. 13. Jahrhundert. Man kennt dann natürlich das bekannte Ringen zwischen Papst und Kaiser um die Universalmacht. Eigentlich ist dieser Streit schon um 1300 im Vorteil der politischen Mächte entschieden worden. In diesem Sinne, dass die Kirche nicht länger in den Staaten hinein ihre Macht als Universalmacht zur Geltung bringen möchte. Aber umgekehrt, die Könige, die Bischöfe ernannten und ausmachte, welche Verhältnisse von der kirchlichen Seite im Dienste der Staat gebracht wurden. So sehe ich eine Verschiebung von Kirche in die früheste mittelalterliche Geschichte nach den Staaten, welche eigentlich die Kirchen im Rahmen der Staaten eingegliedert haben. Und das ist von der Reformation eigentlich nur weiterentwickelt worden. Der dritte Bereich, welchen ich dann erwähnen möchte, war dieser der wirtschaftlichen Machtverhältnisse. Da kann man auch nach der Lage der Entwicklung verschiedene Strukturen entscheiden. In der frühfeudalen Gesellschaft war das die Gerichtsherrlichkeit, wo in einem kleinen Bereich die politische, die religiöse und die wirtschaftliche Macht im gleichen Rahmen, eben in der gleichen Personen oft vereint wurde. Daneben hat sich in den Städten eine ganz andersartige Macht entwickeln können, welche wir mit dem Handel und die Gewerbe in Verbindung sehen. Und diese mehr kapitalistisch gerichtete Entwicklung hat sich eigentlich frei von diesen anderen zwei Machtbereichen, die Kirche und den politischen Behörden, entwickeln können, sich immer weiter ausgedehnt, eben über den Staatsgrenzen hin, über den kontinentalen Grenzen hin, eine eigene, viel weniger sichtbare Machtstruktur formiert, welche, wenn wir die heutige Lage betrachten, meines Erachtens jetzt eben stärker ist, obwohl weniger sichtbar, als diese der Staaten und politischen Behörden. Ein bemerkenswertes Kennzeichen dieser europäischen Machtstruktur, die Sie jetzt doch ziemlich deutlich gemacht haben, nennen Sie die Inkongruenz von kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Einheiten. Also von diesen drei Dingen, die Sie gesprochen haben, da ist offensichtlich eine immer wieder erneute Spannung ausgegangen. Und Sie, wenn ich das richtig verstehe, belegen diese Inkongruenz doch mit einer sehr nachhaltigen Wirkung. Wie sieht die aus? Ja, die Vergleichung Europa von Europa mit anderen Reichen zeigt eigentlich, dass Europa sich da unterscheidet von zum Beispiel China oder andere imperiale Mächte, wo immer eine gewisse Zentralmacht entscheiden könnte in verschiedenen Machtbereichen, sowohl die wirtschaftliche, die kulturelle als die politische. In Europa hat sich dagegen eine ganz versplitterte Machtstruktur gegeben, eine ganze Reihe von politischen Mächten und daneben noch die religiöse und auch noch ziemlich unabhängig davon die wirtschaftliche. Und die waren untereinander ständig in Kompetition. Diese Kompetition war meines Erachtens ein Faktor der Dynamik. Hat Europa letztendlich dynamischer gemacht als zum Beispiel China, obwohl Europa viel später zur Entwicklung gekommen ist. Sie nennen dieses Spannungsverhältnis ja immer wieder Wettbewerb. Ist das nicht fast ein bisschen zu freundlich formuliert? Ja, die Kompetition war natürlich auch sehr oft mörderlich, das ist sehr klar. Zwischen Staaten sehr mörderlich, zwischen Religionen auch so, das stimmt natürlich. Ich glaube, dass einige textuelle und auch visuelle Elemente im Buch sehr klar machen, dass der Preis zur Staatsbildung in Europa extrem hoch gewesen ist. Der Preis in Menschenleben, der Preis in materielle Verluste, der Preis auch in das Verlorengehen von einer Zukunftserwartung bei der Bevölkerung. Also ich glaube, dass in vielen Bereichen natürlich diese Kompetition, dieser Wettbewerb sehr nachteilig gewesen ist. Anders aber kann man nur theoretisch die Frage betrachten, wie wäre es gewesen, wenn all diese Mächte alles stabilisiert hätten? Wäre Europa dann so dynamisch geworden, wie es eigentlich gegangen ist? Ich danke Ihnen, Herr Blockmanns. Am Ende der Sendung nenne ich noch einmal den vollständigen Titel des Buches, über das wir gesprochen haben: Geschichte der Macht in Europa, Völker, Staaten, Mächte. Das Buch hat 402 Seiten, viele zum Teil farbige Abbildungen. Der Verfasser ist Wim Blockmanns und es ist auf Deutsch im Campus Verlag erschienen.